bin so verrückt, dass ich ganz sitze auf dem Pullerfass. Ich bin verrückt, noch niemals so verrückt, dass ich mich einfach so abbringen lasse. Ich hab Musik im Kopf, ich hab Musik im Bauch und alles wäre verloren.